Madame Justitia widme ich dieses Concerto zu Ehren des Urlaubs, den sie sich von diesen Breiten offenbar genommen hat. Und in Anerkennung des Hochstaplers, der ihren Platz hier eingenommen hat.